Der oberste Führer der Partei des Staates und der Armee Koreas Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, leitete vor Ort die Übung der Artillerietruppenfassung der strategischen Streitkräfte der koreanischen Volksarmee zum Start der ballistischen Raketen. An der Übung nahmen die Artillerietruppenfassung der strategischen Streitkräfte der koreanischen Volksarmee, deren Mission darin besteht, im Notfall die Militärbasen der US-Aggressionstruppen in Japan anzugreifen. Bei der Besichtigung des Platzes für den Start der ballistischen Raketen informierte sich Kim Jong-un über die Vorbereitung auf die Feuerangriffsübung und begab sich danach an die Wachtstelle. Dort hörte er über den Startplan und gab dann den Befehl zum Beginn der Übung. Beim Blick auf den Kontenstreifen der ballistischen Raketen meinte er, die Artillerietruppenfassung der strategischen Streitkräfte der koreanischen Volksarmee organisieren und leiten nun geschickt den Feuerangriff. Die Schnelligkeit und Einigkeit der Feuerschläge werden konsequent gesichert. Die einheimischen ballistischen Raketen seien sehr präzise. Die vier gleichzeitig gestarteten ballistischen Raketen fliegen wie beim Formationsfliegen der Zirkusfliegereinheit gleichmäßig. Er schätzte die Artilleristen von Fassung, die die Übung zum gleichzeitigen Start der ballistischen Raketen erfolgreich durchführten, wiederholt hoch. Dabei betonte er, es sei ein großer Stolz der Partei des Staates und der Armee und Bevölkerung Koreas, die Elite-Streitkräfte wie die strategischen Streitkräfte der koreanischen Volksarmee zu haben, die mit den mächtigen einheimischen ballistischen Raketen und den eigenschöpferischen Feuerangriffstaktiken ausgerüstet seien. Kim Jong-un stellte seinen Begleitern die Aufgaben dazu, das einheitliche Führungssystem, das einheitliche Leitungs- und Verwaltungssystem des obersten Befehlshabers für die strategischen Streitkräfte konsequent herzustellen, die eigenen Raketenangriffstaktiken, bei denen die Nützlichkeit im realen Krieg, die Verwissenschaftlichung und die Modernisierung den Kern bilden, weiter zu vervollständigen, die einheimischen superpräzisen Smart-Raketen serienweise zu entwickeln und diese qualitativ und quantitativ zu verstärken. Er befahl den strategischen Streitkräften der koreanischen Volksarmee, sich im Einklang mit der Forderung der Lage, wo zu jeder Zeit ein echter Krieg ausbrechen könne, in voller Einsatzbereitschaft zu halten und sich zu manövrieren, Stellungbau und Angriff und zu den technischen Sachen bereit zu machen, damit sie nach dem Befehl des ZK der Partei der Arbeit Koreas sofort mit den Geschützen von Fassung Feuer geben können. In der Erwartung und Überzeugung, dass die Artilleristen von Fassung der strategischen Streitkräfte der koreanischen Volksarmee im Entscheidungskampf gegen die Feinde als zuverlässige Atomstreitkräfte der Partei der Arbeit Koreas ihre heilige Mission und Pflicht ausgezeichnet erfüllen werden, ließ sich Kim Jong-un mit ihnen ein Erinnerungsfoto machen. Er wurde begleitet von den verantwortlichen Funktionären des ZK der Partei der Arbeit Koreas wie Ri Byung-chol und Kim Jong-sik und den Wissenschaftlern und Technikern der Bereiche für Atomwaffen und Raketenforschung.